und legst dich nackt aufs grüne Sofa, tust deinen Muscheln lauschen und willst so gern dein Wachsein gegen Schlaf eintauschen. Und zählst die schwarzen Fliegen an der Wand und beißt dir wütend in die Hand. Das weiße Rauschen klaut dir den Verstand, du bist ausgebrannt. Wenn du vor den Spiegel trittst, machst dir die Nase rot und kalkst dein Gesicht mit Chlorodont und denkst, du wärst längst tot. Und belegst mit abgebrannten Kippen dein Butterbrot. Dann schwing dich ab und komm zu mir. Wenn dein Mann mit Red nach Haus kommt und schlägt dir seine Fahne ins Gesicht, zieht sich aus und grapscht nach dir, doch du magst seine Fahne nicht. Und er zerrt dich bei den Haaren, rezitiert sein liebstes Suftgedicht. Du wärst der letzte Dreck auf dieser Welt, du wolltest nur sein schwer verdientes Geld. Es gibt ne Menge anderer Frauen, denen er gefällt, er spielt den Held. Und du reißt dich von ihm los, schließt dich auf der Toilette ein und hast die Nase voll von ihm, willst nicht mehr seine Klette sein und liegst nackt im Wäschekorb und willst so gerne im Bette sein. Dann seil dich ab und komm zu mir. Ah, seil dich ab. Aufs grüne Sofa, tust deinen Muscheln lauschen und willst so gern ein Bach sein, gegen Schlaf eintauschen und siehst die schwarzen Fliegen an der Wand, du beißt dir wütend in die Hand, das weiße Rauschen klaut dir den Verstand, du bist ausgebrannt. Wenn du vor den Spiegel trittst, macht sie die Nase rot und kalkst dein Gesicht mit Chlorodont und denkst, du wärst längst tot. abgebrannten Kippen, dein Butterbrot.